Träume. Träume haben wir alle. Du träumst davon, die Antarktis zu erforschen. Kann ich verstehen, Jenny. War ja auch mein Traum. Aber dann ging der Traum in Erfüllung und ich sage dir, es gab Tage, da habe ich meine Träume verflucht. Der größte Träumer aber war Sir Ernest Shackleton, der Boss. Wollte als erster Mensch die Antarktis durchqueren. Nun aber war sein Schiff ein Trümmerhaufen. Der große Traum seines Lebens vorbei. Aber war er verzweifelt? Kein bisschen. Ruhm und Ehre, der Dank des Vaterlands. Damit konnte Shackleton nicht mehr locken. Jetzt wollte er uns nur noch heil nach Hause bringen. Uns alle. Sein Plan war, uns über das gefrorene Meer zu den Paulet-Inseln zu führen. Und dann würde man weitersehen. Am nächsten Morgen brachen wir auf. 350 Meilen übers Eis. Mit den drei Beibooten der Endurance im Schlepptau. Voll beladen wog jedes Boot 1000 Kilo. Ich wurde für das größte Boot eingeteilt. Und dann ging's los, das Gezerre. Über Eisbuckel und Risse, stundenlang. Trotz der Kälte war ich klatschnass geschwitzt. Und das sollte jetzt ein paar Wochen so weitergehen? Tags darauf schien die Sonne. Der Schnee wurde zu Matsch. Es war die reinste Qual, die Boote zu ziehen. Die Riemen schnitten in Brust und Schultern. Am Abend waren wir mehr tot als lebendig. Und jeder wusste, wir schaffen es nicht. Und der Boss wusste das auch. Wir haben es versucht, Männer. Aber so werden wir die Paulet-Inseln nicht erreichen. Ich dachte, wir schaffen 7 Meilen am Tag. Aber heute waren es nur 2. Da wären wir monatelang unterwegs. Und nun? Wie geht's weiter? Wir bleiben erstmal auf dieser Eisscholle. Hier können wir uns sicher fühlen. Und hoffen, dass uns die Scholle ins offene Meer trägt. Vorerst aber richten wir uns ein gemütliches Lager ein. Und morgen holen wir vom Schiff alles, was wir noch brauchen können. Während die anderen die Zelte aufbauten, half ich Green in unserer Behelfsküche. Ich war gerade dabei, für den Eintopf Robbenfleisch in kleine Stücke zu schneiden. Da tauchte der Boss neben mir auf. Peter, ab sofort nimmst du Robbenspeck für den Eintopf. Wir brauchen möglichst viele Kalorien und müssen die anderen Vorräte sparen. Robbenspeck? Bis jetzt hatten wir damit nur geheizt. Du kannst dir ja vorstellen, mit was für einer Begeisterung ich das glitschige Zeug in den Pott geschnipselt habe. Irgendwann war der Fraß fertig. Hey! Was schwimmt denn da für ein Gummizeugs rum? Robbenspeck, Befehl vom Boss. Wegen der Kalorien. Robbenspeck? Du hast sie doch nicht mehr alle. Ich schuft mir die Seele aus dem Leib und zum Lohn krieg ich Brennstoff zu fressen. Hey, Vincent, hast du nun Hunger oder nicht? Wenn nicht, gib mir deine Portion ab, okay? Ich jedenfalls könnte den ganzen verdammten Pinguin verschlingen. Auch roh, wenn's sein muss. Oh, da kann ich dir behilflich sein, Hurley. In meinem Napf gibt es mehr rohe als gekochte Brocken. Ich gebe dir meine rohen und du gibst mir deine gekochten, okay? Typisch Ordilies, unser Proviantmeister. War von den hohen Herren der Einzige, der sich für was Besseres hielt. Naja, vornehme Familie, teure Privatschule. Jetzt war also das Eis unser neues Zuhause. Eine Eisscholle auf dem riesenhaften Weddell-Meer. Und damit wir es uns für die nächste Zeit ein bisschen gemütlich machen konnten, haben wir uns von unserem verwüsteten Schiff geholt, was noch brauchbar war. Als ich am nächsten Tag mit dem Bergungstrupp zur Endurance kam, da war das tapfere Mädchen nur noch ein Schlachtfeld aus Holz und Takelzeug. Es konnte einem das Herz zerreißen. Aber es gab eine Menge zu holen. Kistenweise Zwieback, Zucker, Fass Walnüsse, Säcke mit Reis, Linsen, Mehl, sogar ein paar Töpfe. Ja, und Bücher. Bücher aus der Schiffsbibliothek. damit wir ein bisschen Unterhaltung hätten. Die Frage war nur, wie lang sitzen wir fest in unserem Eispalast? 6 Wochen? 6 Monate? Oder bis uns der Teufel holt? Also mussten wir uns das Essen streng einteilen. Im Klartext, die Hunde kriegten nur noch Robbenfleisch. Und wir kriegten das Hundefutter. Wenn man dieses undefinierbare Zeug vertilgen muss, fragt man sich, ob zur Zubereitung von Hundefutter nicht bisweilen auch altersschwache Pudel verarbeitet werden. Für mich schmeckt das eher nach altem Pferd. Oh, Vincent, der Feinschmecker. Wir können gern tauschen. Ab morgen übernimmst du die Küche dieses Luxushotels. Alles voller Flachsen. Flachsen sind gut für die Zähne. Sonst kannst du dir bald ein neues Gebiss machen aus deiner Schuhsohle. Also, die Witze, die sonst noch übers Essen gemacht wurden, erzähle ich lieber nicht. Wir haben ganz einfach gegen den Tod angelacht. Gegens Verhungern, gegens Erfrieren. Wir hockten auf einem gefrorenen Stück Ozean und haben uns nach Kräften amüsiert. Seemannslieder. Da haben dann sogar die mitgesungen, die so musikalisch wie ein Sack voll rostiger Nägel waren. Beliebt war auch das Lexikon-Spiel. Ich hatte nämlich auch ein Lexikon aus der Endurance gerettet. Da hat dann immer einer ein Stichwort gesagt und ein anderer hat vorgelesen, was in dem Lexikon stand. Du bist jetzt dran, Peter. Ich? Ja, welches Wort? Ah, ich weiß. Seeleopard. Okay. See, Seebad, Seehund, Seeleopard. Also viel steht da nicht drin. Der zur Gattung der Seehunde gehörige Seeleopard hat ein bunt geflecktes Fell und wird bis zu 4 Meter lang. Er bewohnt die arktischen Meere. Ein 4 Meter langer Seehund? Dass du mir das Biest bloß nicht mit den lustigen Seehunden aus dem Zoo verwechselst. Der hat ein Gebiss wie ein Säbelzahntiger, verstehst du? Wenn dir so einer begegnet, der macht Hackepeter aus dir. Chippy hat recht. Für Menschen ist der Seeleopard das gefährlichste Tier der Antarktis. Das war so unser Zeitvertreib. Was konnten wir auch groß tun? Außer auf die Jagd gehen. Also gern habe ich das nicht gemacht. Aber davor drücken konnte sich keiner von uns. Wenigstens war auf meiner ersten Jagd Billy dabei. Hey, da vorne, die Krabbenfresserrobbe. Du gehst links, ich rechts und denk dran, mit dem Knüppel genau auf die Nase. Ich kann nicht. Das ist ein dicker Brocken. Ich kann aber nicht. Hey, Kleiner, wir haben mal Rinderherden durch Kansas getrieben. Vergessen? Die haben wir noch nicht totgeschlagen. Und was ist aus den Rindern geworden? Suppenfleisch, Wurst und Schuhe. Peter, wir brauchen das Fleisch, sonst sterben wir. Nee, ich wollte nicht sterben. Also habe ich mitgemacht. Überhaupt haben wir gehaust wie die Urmenschen. Und haben auch so ausgesehen. Der Qualm, der beim Kochen vom brennenden Robbenfett aufstieg, hat sich als schwarze Schmiere auf unsere Gesichter gelegt. Abschrubben? Ja, versuch's mal. Und dann dieses Warten. Außer verrückt werden kannst du nichts machen. Aber dann, endlich, kurz vor Weihnachten, da schien sich das Packeis zu öffnen. Es gab zwar nur schmale Wasserrinnen, aber vielleicht konnten wir endlich in die Boote und weg, endlich weg von dieser Eisscholle. Wir haben eine Chance, Männer. Wir brechen noch vor Weihnachten auf und ziehen die Boote zum offenen Wasser. Vorher aber lass uns Weihnachten feiern. Alle Vorräte, die wir nicht mitnehmen können, werden aufgegessen. Yeah! Für lange Zeit war es das letzte Mal, dass ich satt wurde. Zum Frühstück servierten Green und ich gebackene Bohnen in Tomatensauce, dazu Ölsardinen. Mittags gab es Ochsenschwanzsuppe, Hasenragout und gebackenen Schinken mit Apfelsauce. Danke an die Kombüse. Hat geschmeckt. Ich ertrag's nicht mehr. Kann mich mal endlich jemand von diesem Barbaren erlösen? Nach Wochen des Darbens eine gute Mahlzeit. Und dieser ungehobelte Klotz hat nichts Besseres zu tun, als mich mit seinen Magenwinden zu belästigen. Ist das widerlich? Nun wisch dir mal die Gischt vom Bug, Lies. Wenn du schon so ein feiner Pinkel bist, warum bist du denn überhaupt hier? Warum sitzt du da nicht in deinem Club und lässt dir einen Tee bringen? Der Boss hat genau gewusst, warum er uns noch mal so ein Festessen gegönnt hat. Die nächsten Tage waren eine Schinderei sondergleichen. Um offenes Wasser zu erreichen, mussten wir die vollgepackten Beiboote übers Eis ziehen. Nachts, weil tagsüber das Eis zu weich war. Ich hatte ja schon eine Menge aushalten müssen, aber das war zu viel. In der ersten Nacht ging es gerade mal eine Meile voran. Eine lumpige Meile. Und das Eis darfst du dir ja nicht als glatte Fläche vorstellen, wie auf dem See. Von Schründen und Rissen war es durchzogen. Überall Schollen und riesige Barrieren. Und bei jedem zweiten Schritt standst du bis zum Knien im eisigen Wasser. Und so ging das Nacht für Nacht. Die Klamotten ständig nass. Kaum bewegst du dich nicht schon, hast den Panzer aus Eis am Leib. Und den Eingeweiden bohrte der Hunger, in den Köpfen Verzweiflung. Und zum ersten Mal hatten wir das Gefühl, etwas völlig Sinnloses zu tun. Hinter mir ging Chippy. Mit seinem bleichen Gesicht sah er aus wie der Tod. Plötzlich blieb er stehen. Wahnsinn. Ein Wahnsinn ist das. Bei euch sind doch alle Planken verfault. Geh weiter, Chippy. Weitergehen? Mir steht das Wasser im Kielraum bis hier. Für was halten Sie mich eigentlich? Für einen Idioten? Ich sage es noch einmal. Geh bitte weiter. Keinen Schritt gehe ich mehr. Ihr verdammten Leuteschinder. Lieber verreck ich. Chippy, das ist Meuterei. Meuterei? Das gibt's doch nur auf dem Schiff, Mr. Wilde. Wo ist hier das Schiff? Kann mir jemand sagen, wo hier das verdammte Schiff ist? Jetzt hatte auch Shackleton von dem Aufruhr Wind bekommen und knöpfte sich Chippy vor. Mir scheint, du hast deinen Vertrag nicht gelesen. Darin steht, dass ihr an Bord oder an Land jeden Dienst übernehmen müsst, der von der Expeditionsleitung aufgetragen wird. Soll ich dir vorlesen, was du unterschrieben hast? Nein, Boss, nicht nötig. Der Boss musste einen nur anschauen und schon war es den Kopf kleiner. Aber dass du jetzt bloß nicht denkst, der wäre ein Unmensch gewesen. Ah, der merkte jetzt selber, dass er mit diesen ausgemergelten Männern nicht mehr weiterkam. Also hat der Boss Schluss mit der Quälerei gemacht. Da hockten wir dann wieder in unseren dünnen Zelten, durch die der Wind pfiff, und haben auf ein Wunder gewartet. Aber du wartest ja nicht nur so vor dich hin. Du musst auch essen, ne? Bloß was? Wir hatten ja nicht mehr viel. Die meiste Zeit verbrachten wir zusammengekauert in unseren Schlafsäcken, die steif waren wie eiserne Tücher. Und mit im Zelt saß der Hunger. Weil wir keine Robben mehr fingen, ging uns allmählich der Brennstoff aus. Um den Küchenofen noch heizen zu können, ließ mich Green den Abfall nach Robbenspeck durchwühlen. So habe ich aus halb verfaulten Seehundköpfen und Flossen das letzte bisschen Speck rausgepult. Das ist alles? Mehr habe ich nicht gefunden. Das reicht für zweimal Tee kochen. Und dann? Geht das Feuer aus. Und wir zwei können uns auf die faule Haut legen. Wir müssen dann... Das Fleisch roh essen. Das wolltest du doch sagen. Aber Robben und Pinguine kriegen auch nur Rohkost. Falls dir das ein Trost ist. Du glaubst gar nicht, was ein hungriger Mensch alles runterkriegt. Aber viele wurden krank von dem Fraß. Das harmloseste war noch Verstopfung. Ein aufgeblähter Bauch. Weiß jemand ein Mittel gegen quietschenden Magen? Quietschender Magen? Das sind Fürze, Lies. Gigantische Fürze. Wir verfaulen allmählich von innen. Wir könnten doch als Blasorchester auftreten. Die Zuhörer kriegen Nasenklammern. Und du spielst die Posaune, Green. Und Lies die Flöte. Er hat's mehr mit den höheren Tönen. Ist das widerlich. Ihr seid ja schon wie die Tiere. Lies hatte recht. Wir waren wirklich wie Tiere. Uns waschen? Die Klamotten wechseln? Also Dreck. Dreck bringt dich nicht um. Wirklich beunruhigt hat uns was ganz anderes. Dass die jagbaren Tiere wegblieben. Als wüssten sie, dass auf dieser verfluchten Eisscholle eine Meute von Barbaren auf sie wartete. Jetzt saß nicht nur der Hunger mit im Zelt. Jetzt wollte noch ein viel schlimmerer Kumpan sein Plätzchen ganz nah bei uns haben. Der Knochenmann. Also ich hab dem Boss vertraut. Jeden Abend kam er in ein anderes Zelt und hat den Leuten Mut gemacht. Dann saß er mit uns einfachen Deckschrubbern beisammen, hat mit uns Karten gespielt und für Stimmung gesorgt. Es war auch bitter nötig. Sogar Billy war drauf und dran, die Segel zu streichen. Kannst du auch nicht schlafen? Nein. Mein Schlafsack ist so steif gefroren. Ich will mich gar nicht mehr umdrehen, sonst zerbricht er in tausend Stücke. Nur Lies kann schlafen. Der kann immer schlafen. Wie macht er das bloß? Vor Hunger könntest du deine Schuhe fressen. Alles weiß. Du kriechst aus dem Zelt. Alles weiß. Du gehst ein paar Schritte. Alles weiß. Dem soll endlich werden, sagt Erbsen ins Maul stopfen. Das ist doch zu verrückt werden. Hier, Billy. Nimm. Was ist das? Ein Stück Zucker. Für mich? Nimm's einfach. Sorry, Peter. Ich hab wohl einen Eiskoller. Muss am Hunger liegen. Dann biss er das Stück Zucker, das ich ihm von meiner Ration abgegeben hatte, in der Mitte durch und gab mir die andere Hälfte zurück. Eigentlich war es ein Wunder, dass wir uns überhaupt noch auf den Beinen halten konnten. Nur Vincent stand noch ganz ordentlich im Fleisch. Naja, er war schließlich mal Schwergewichtscatcher gewesen. Hey, Vincent. Tu uns bloß den Gefallen und nimm nicht ab. Du bist unsere letzte Hoffnung. Von wegen nicht abnehmen. Ich habe bestimmt schon 20 Kilo verloren. Dann schlachten wir dich gleich, bevor sich's nicht mehr lohnt. Die Hüfte ist am zartesten. Die muss man nur kurz anbraten. Du hast ja keine Ahnung, Billy. Die Keulen sind das Beste. Ich leg Vincent einen Tag in Essigwasser ein. Butterweich. Wenn ihr nicht gleich damit aufhört, drehe ich euch den Kragen um. An dir, Green, ist zwar nichts dran, aber für eine Vorspeise reicht's allemal. Die Not wurde immer größer, aber dann... Naja, am Ende war es ein Glücksfall. Officer Wilde hatte mir das Skifahren beigebracht. Und damit ich für eine Weile den Hunger vergaß, habe ich jede freie Minute mit den Brettern trainiert. Immer bis zum Ende unserer Scholle und wieder zurück. Auf so einer Trainingsfahrt ist es dann passiert. Ich war schon außer Sichtweite des Lagers, da bricht das Eis auf. Ich denke noch, wieso ist da jetzt ein Riesenloch im Eis? Da schiebt sich ein platter Kopf aus dem Loch. Im nächsten Moment stemmen sich zwei plumpe Flossen aufs Eis und wuchten eine riesige Masse herauf. So ein Koloss von einem Vieh. Einem Vieh, sag ich dir, mit einem Raubtiergebiss. Und dieses Vieh macht mit so einer komischen Seehundbewegung einen Satz auf mich zu. Bevor ich mich abstoße mit meinen Skistöcken, sehe ich noch die Flecken auf dem Fell des Tiers. Bunt geflecktes Fell, denke ich. Raubtiergebiss, denke ich. Einen Moment war ich starr vor Entsetzen. Dann glitt ich übers Eis so schnell wie noch nie. Jetzt bloß nicht stürzen, bloß nicht stürzen. Um Himmels Willen, bloß nicht. Vorwärts, nicht umdrehen. Dreh dich auf keinen Fall um. Doch das Biest war schneller als ich. Ich spürte es. Ich hörte es. Mr. Wilde! Mr. Wilde! Hilfe! Mr. Wilde! Dann schrie ich keinen Namen mehr, schrie nicht mehr Hilfe, schrie nur noch meine Todesangst aus dem Leib. Und plötzlich aus den Augenwinkeln sehe ich, wie Officer Wilde auftaucht. Scheußliches Biest. Du hast ihm gefallen, Peter. Und ich dachte schon... Ja, viel hat nicht gefehlt. Oh Mann. Aber du warst ein guter Lockvogel. Ohne dich hätte ich die nie vor die Flinte gekriegt. Sieh ihn dir gut an. Ein Seeleopard ist eine echte Seltenheit. Danke, Mr. Wilde. Ja, wir haben dir zu danken. Ich schätze mal, der Bursche wiegt 1000 Pfund. Essen und Brennstoff für Wochen. Auch die Hunde werden sich freuen. Aber das Beste war... Im Bauch des Seeleoparden steckten noch 50 fast unverdaute Fische. Das war ein Festmahl für uns. Hatte sich das Glück wieder gezeigt? So schien es zu sein. Denn in den folgenden Tagen war unter dem Eis immer stärker die Bewegung des Meeres zu spüren. würde sich endlich, endlich das Packeis öffnen? Bald war im Lager von nichts anderem mehr die Rede. Endlich Wasser unterm Kiel, endlich in die Boote. Das Wetter meinte es gut mit uns. Überall bildeten sich breite Wasserrinnen. Aber da hatte ich nachts einen bösen Traum. Ich muss wohl geschrien haben im Schlaf. Billy hat mich geweckt. Hey, was ist denn los? Hast du schlecht geträumt? Ja, es ist furchtbar. Dann denk einfach dran, dass wir bald von hier wegkommen. Vielleicht geht's nächste Woche schon in die Boote. Ja, in die Boote. Aber weißt du, wie groß die sind? Ja, sicher. Und was ist mit den Hunden? Die Hunde? Die... Die Boote, die sind doch viel zu klein für uns alle. Da passen doch nur die Menschen rein. Was ist denn mit den Hunden? Du hast recht. Die Boote sind zu klein. Und dann? Sollen die Hunde verhungern? Oder absaufen? Ich weiß es doch auch nicht. Am nächsten Tag wussten wir es. Die Hunde mitzunehmen war völlig unmöglich. Aber einfach zurücklassen? Wie hätten die überleben sollen? Die Wahrheit ist, wir mussten sie erschießen. Denk ja, nicht nur mir hätt's die Kehle zugeschnürt. In der Nacht war's in den Zelten so still wie noch nie. Diese Hunde, das waren ja nicht irgendwelche Tiere, das waren unsere Gefährten. Und dann kam die Nacht, in der sich unser Schicksal entschied. Das Eis war jetzt so dünn, dass wir die Boote startklar machen mussten. Die ganze Nacht über hörten wir, wie Shackleton draußen auf und ab ging. Jede Sekunde konnte das Eis aufbrechen. Um 6 Uhr morgens fiel die Entscheidung. Es ist soweit, Männer. Zelte abbrechen. Von unserer Scholle war nicht mehr viel übrig. Nur noch eine hauchdünne Scheibe. Und darauf hatten wir monatelang geschlafen. Gejagt, gekocht, gegessen. Und gewartet. 2 Stunden später wurden die 3 Beiboote der Endurance zu Wasser gebracht. Das ist Wasser, Peter. Kein Eis mehr. Wir sind frei. Endlich frei. Ich glaub's noch gar nicht. Es ging alles so plötzlich. Macht mal halblang. Bevor ihr Grünschläbe gelernt habt, einen Schiffsdau zu spleißen, habe ich schon so manches Schiff Kiel oben gesehen. Kann auch schlimm ausgehen mit uns. Bist ein alter Miesmacher, Chippy. Das ist Wasser. Echtes, ehrliches Wasser. Wir sind frei. Billy, mein Freund Billy, konnte einen mit seiner Begeisterung richtig anstecken. Aber lange hielt sie nicht vor, die Begeisterung. Kaum waren wir nicht mehr im Schutz des Packeises, da traf uns der Wind mit voller Wucht. Eiskalte Gischt hüllte uns ein. Die Wellen wurden immer höher. Da hockst du nun in einem 6 Meter langen Boot und wartest nur noch drauf, dass dir die nächste Böe wieder ein Stück Ozean in die Fresse klatscht. Als die Dämmerung kam, boxierten wir die 3 Boote in den Windschatten eines Eisbergs und banden sie aneinander. Und dann kam die Nacht. Es war die schrecklichste Nacht meines Lebens. Abwechselnd gingen Regen und Schnee auf uns nieder. Hin und wieder schoss ein Sturmvogel über uns hin. Kein Mond, keine Sterne. Aber was uns wirklich erschaudern ließ, erschaudern bis aufs Mark, das war das Blasen der Killerwale, die ganze Nacht um unsere Boote kreisten. Für uns waren das Gespenster aus der Tiefe. Wir wussten, dass diese Ungeheuer mit einem Kopfstoß unsere Boote zerschmettern könnten. Aber würden sie es auch tun? Ich presste mich eng an Billy. Diese Nacht. Ein Wunder, dass sie vorüberging. Am Morgen saßen wir wie betäubt in unseren Booten. Meine Kleidung war gefroren und hart wie eine Rüstung. Aber der Himmel war blau und wolkenlos. Seeschwalben und Silbervögel, Kapptauben und Sturmvögel schossen kreischend um uns herum. Auf einmal sah alles froh und hoffnungsvoll aus. Mein Gott, Farben! Siehst du dieses Blau, Peter? Dieses Grün? Nicht mehr nur dieses ewige Weiß. Aber nach einer Peilung war klar, dass uns die Strömung von unserem Ziel, der King George-Insel, abgetrieben hatte. Unser Weg war nicht kürzer, er war länger geworden. Eine ganze Weile besprach sich der Boss mit Captain Worsley. Dann stand er auf in seinem Boot. Mal herhören, Männer! Wir haben ein neues Ziel. Die Elefanteninsel. Die Elefanteninsel? Rudern. Tagelang rudern übers offene Meer. Ohne jeden Schutz rudern. Du ruderst noch, wenn du nicht mehr bei Sinnen bist. Mach weiter. Zieht, Männer, zieht. Wenn du abgelöst wirst, müssen sie dir die Hände vom Ruder wegbrechen. So steif gefroren sind die. Irgendwann hatte ich Blasen an den Händen. Irgendwann platzten die auf und mir lief das Blut in die Ärmel. Aber den anderen ging's genauso dreckig. Wegen des Salzwassers hatten die meisten entzündete Augen und aufgesprungene Lippen. Als die Dämmerung kam, war weit und breit keine Eisscholle in Sicht, an der wir anlegen konnten. Es wurde die zweite Nacht in den offenen Booten. Ich will's kurz machen. Der zweiten Nacht folgte eine dritte Nacht in den Booten. Es stürmte und schneite. Als Abendessen gab's ungekochtes Hundefutter. Wir sahen uralt aus, mit Masken aus gefrorener Gischt. Ich war sterbensmüde, aber ich zitterte so stark, dass ich nicht schlafen konnte. Plötzlich merke ich, meine Füße sind taub. Als wären sie nicht mehr da. Meine Füße? Was ist damit? Meine Zehen. Billy, ich kann sie nicht mehr bewegen. Hey, du musst. Um Himmels Willen, du musst sie bewegen. Ich spüre sie nicht mehr. Du musst was tun, die Füße reiben, irgendwas tun. Hey, mit Peters Füßen stimmt was nicht. Aber jetzt war jeder mit sich allein. Und ich war so müde, dass mir meine Füße egal waren. Das hier, das war nicht mehr mein Abenteuer. Am Morgen waren unsere Boote innen und außen mit einem Panzer aus Eis überzogen. Wir schlugen das Eis ab und ruderten weiter. In einem der Boote brach ein Mann vor Erschöpfung zusammen. Wir ruderten weiter. Einer schrie vor Verzweiflung, einer betete, einer weinte. Wir ruderten weiter. Am Nachmittag kam Sturm auf. Gischt und Wasser brachen über Bord. Damit wir nicht absoffen, schöpften Lies und ich mit Keksdosen das Wasser aus dem Boot. Siehst du, Peter? Feine Leute, rudern nicht. Sie retten lieber Leben. Es war wahrhaftig Wunder, dass man dich mal beim Arbeiten erwischt. Lies, ganz im Gegensatz zu dir, Vincent, halt ich's lieber mit sinnvoller Arbeit. Dann besorg mir mal ein paar trockene Handschuhe. Tut mir leid, Vincent. Das einzig Trockene an Bord ist meine Zunge. Ich habe Vincent ja nie leiden können, aber was unser Herkules da leistete, unglaublich. Er hatte sich in eine lebende Rudermaschine verwandelt. Und der Boss erst stand in diesem Höllenstrudel am Heck seines Bootes und gab ruhig seine Kommandos. Oder Officer Wilde. Nicht mal der Weltuntergang hätte den erschüttern können. Ich gehörte nicht zu dieser Sorte Männer. Und das hier, das hatte ich nicht gesucht. Na, das war eine grausame Quälerei. Abenteuer. Abenteuer. Nur einen Wunsch hatte ich noch. Dass das blasse Flämmchen, das in mir glomm, bloß nicht ausging. Es waren nicht drei, nicht vier oder fünf Tage. Es waren 7 Tage, die wir dem Meer ausgeliefert waren. Das Ende dieser Fahrt erlebte ich wie in einem Wachtraum. Peter, wach auf. Sieh doch mal. Was denn? Eine Insel. Ich glaub's nicht, da ist eine Insel. Eine Insel? Jetzt sah ich's auch. Im Licht der aufgehenden Sonne schimmerten die schneebedeckten Gipfel einer Insel. Du kannst dir nicht vorstellen, was das für uns bedeutet hat. In der unermesslichen Wüste des Meeres hatten wir ein winziges Eiland gefunden. Als der Boss den Arm hob, trat eine fast feierliche Stille ein. Männer, wir alle haben Captain Worsley zu danken. Ohne ihn hätten wir nicht Kurs halten können. Einen besseren Navigator gibt es nicht. Peter. Ja, Boss? Wie geht's deinen Füßen? Gut, Boss. Geht so. Jemand muss ihm die Schuhe ausziehen und ihm die Füße massieren. Ich kümmere mich drum. Peter? Ja, Boss? Die Elefanteninsel hat noch kein Mensch betreten. Du bist der Jüngste von uns. Du sollst der Erste sein. Während wir auf die Insel zuruderten, zog mir Billy die Schuhe aus und massierte die Eisklötze, die früher mal meine Füße gewesen waren. Du als Erster auf der Elefanteninsel. Der Boss ist einmalig. Hey, Kleiner, das ist eine Ehre. Freust du dich nicht? Doch. Naja, aber das Massieren war eine gute Idee. Ich krieg endlich mal warme Finger. Ah. Tut's weh? Ganz plötzlich. Wie ein Stich. Hey, das ist gut. Wenn's weh tut, fließt das Blut wieder. Wirst sehen. Bald bist du wieder okay. Als unsere Boote auf der Elefanteninsel anlegten, sah mich der Boss erwartungsvoll an. Na los, Peter. Spring! Ich hab's versucht, aber sofort knickten meine Beine ein. Da packte mich der Boss unter den Achseln und hievte mich über den Bootsrand. Entschuldige, Peter. Ich hab nicht an deine Füße gedacht. Komm, halt dich an mir fest. Da erst begriff ich, das ist Land. Nichts schwankte mehr. Kein Sturm konnte uns mehr besiegen. Es war nur ein kleiner Kieselstreifen an einer wilden Felsenküste, umgeben von Wasser und Eis, aber es war Land. Den meisten Männern ging's genauso wie mir. Sie konnten es noch gar nicht glauben. Wenn du fast ein halbes Jahr auf einer Eisscholle gelebt hast, dann gehst du nicht einfach mir nix, dir nix an Land. Das ist wie, du kommst noch mal frisch auf die Welt. In der ersten Nacht konnte ich nicht schlafen. Vor Glück. Billy ging's genauso. Hörst du den Wind, Peter? Ja. Und wir? Wir liegen hier auf Steinen. Auf harten Steinen. Auf harten und verdammt spitzen Steinen. Du kannst sie in die Hand nehmen. Und in die Luft werfen. Peter, weißt du eigentlich, wie lange wir schon unterwegs sind? Sag's mir. Ich hab's ausgerechnet. 497 Tage. Und 170 davon haben wir auf einer Eisscholle gelebt. Und jetzt? Jetzt liegen wir auf Steinen. Herrlichen, spitzen Steinen. Es war ein kurzes Glück. Am nächsten Tag schaute sich Dr. Macklin, der Expeditionsarzt, meine Füße an. Meine Zehen sahen schlimm aus. Schwere Erfrierungen. Ein paar davon würde ich wohl verlieren. Aber was mich noch mehr beschäftigte, sollten wir auf dieser gottverlassenen Felseninsel den Rest unseres Lebens verbringen? Ein gemütliches Plätzchen war das, weiß Gott nicht. Vor uns das grausame Meer, hinter uns Mauern aus Fels und Eis. Über unseren Köpfen hingen wie Balkone an einer Hauswand gewaltige Eismassen, die auf uns herabstürzen konnten. Und zwischen all dem war unser winziger Lebensraum. Ein Steinwurf hierhin, ein Steinwurf dorthin. Das war's. Lang würden wir nicht durchhalten können. Der Boss wusste das auch. 4 Tage nach unserer Landung rief er uns zusammen. Wir haben nur eine Chance, Männer. Ich werde morgen nach Südgeorgien aufbrechen. Captain Worsley, Officer Crean, Chippy und die Matrosen McCarthy und Vincent begleiten mich. Sobald wir in Südgeorgien sind, werden wir mit einem Schiff zurückkommen und euch abholen. Ja, so hat's der Boss gesagt. Wir werden euch abholen. Ich kannte ja Südgeorgien. Das war die letzte bewohnte Insel im Südatlantik. Gut 800 Meilen nördlich von uns. 800 Meilen. In einem winzigen Boot. Weil ich mir das nicht vorstellen konnte, habe ich Chippy gefragt. Der sollte ja mit. Klar, 800 Meilen. Die sitze ich auf einer Arschbacke ab. Ist doch egal, ob ich hier verrecke oder auf See. Der Boss meint, es ist richtig. Dann muss es wohl richtig sein. Aber bis jetzt hat der Boss doch immer... Ja, ich weiß. Die Bossverirrer sind leider in der Überzahl. Hat schon genug Fehler gemacht, euer Boss. Und wir Seeleute zahlen die Zeche. Aber jetzt sage ich dir mal eins, du Grünschnabel. Der Kurs nach Südgeorgien, das ist die Drake-Passage, verstehst du? Da hat schon so mancher Seemann sein Kiel über Wasser gekehrt. Gibt kein schlimmeres Stück Ozean auf der Welt. 30 Meter hohe Wellen. Stürme, die dich einfach ins Meer wischen. Ich sag's mal so. Möglich ist es nicht. Aber es gibt ja auch Wunder. Und wenn... Wenn wir absaufen? Schau mich an, Peter. Du bist jetzt ein Mann geworden, verstehst du? Und Männer müssen die Wahrheit vertragen. Wenn wir absaufen, seid auch ihr verratzt. Noch ein Winter und ihr steckt wieder im Eis. Dann bleiben die Tiere weg. Irgendwann könnt ihr feierlich den letzten Zwieback teilen. Und wer dann noch genug Mumm in den Knochen hat, der schaufelt am besten sein Grab. Am nächsten Tag war das Boot startklar und wir beluden es mit Vorräten für 4 Wochen. Und dann kam der Abschied. Der Boss sah jeden von uns an. Dann reichte er Officer Wilde die Hand. Hiermit übergebe ich das Kommando. Ihr untersteht jetzt Mr. Wilde. Entweder schaffen wir es in 4 Wochen oder es war unsere letzte Fahrt. Gott mit euch. Gott mit uns allen. Es war der 24. April 1916, als sie in ihrer Nussschale aufbrachen. Eine Weile noch tanzte das Segel des Boots über den Wellen. Dann war es in der Gischt verschwunden. Die sehen wir nie wieder. Halt dein poliertes Maul, Lys. Der Boss hat die Besten von uns mitgenommen. Er schafft es. Ah, aha. Und wann bitte darf ich mit seiner Rückkehr rechnen? Nur damit ich rechtzeitig meine Koffer packen kann. Hör auf zu unken, Lys. Wann der Boss zurückkommt, hängt nicht von ihm allein ab, sondern auch von den Eisbedingungen. Wenn sich das Packeis wieder schließt, brauchen wir ein Winterquartier. Winterquartier. Schon der Klang dieses Wortes war für uns wie ein Peitschenhieb. Bloß nicht nochmal einen Polarwinter. Wenn wir nicht mehr jagen konnten, wovon sollten wir dann leben? Trotzdem machten wir uns daran, eine feste Bleibe zu bauen. Zwischen 2 großen Felsblöcken häuften wir Steine zu Mauern auf. Und auf die Steinmauern legten wir die beiden Boote und spannten Zeltplanen darüber. Meine Herren, der Palast ist fertig. In diesem Palast war es zwar eng, aber man konnte es aushalten. Wenn es nur nicht jeden Tag den gleichen Fraß gegeben hätte. Pinguineintopf. Dagegen war das tägliche Stück Zwieback eine Köstlichkeit sondergleichen. Am Morgen hast du ihn angeschaut, mittags hast du dran geleckt und abends hast du ihn mit einem großen Gefühl der Dankbarkeit aufgegessen. Überhaupt, die Kleinigkeiten, die kriegten plötzlich eine Riesenbedeutung. Zum Beispiel die Sache mit dem Pinkeln. Lies hatte sich aus Zeltplanen eine Hängematte gebastelt, aber die hing vor dem Eingang. Und jeder, der nachts raus musste, rannte dagegen. Hey! Bin ich euer Punching Ball? Ich verlange, dass endlich ein Pinkelpott aufgestellt wird. Wir hatten noch einen Kanister, den wir dafür nehmen konnten. Aber dann gab's gleich einen anderen Ärger. Verdammte Schweinerei! Wer von euch Hundesöhnen hat den Pinkelpott nicht ausgeleert? Der ist voll bis oben. Jetzt muss ich in den verdammten Schnee raus. Das ist gegen die Regel. Die Regel war, dass der Kanister von dem geleert werden musste, der ihn bis auf eine Handbreit unterm Rand vollgepinkelt hatte. Aber Einige konnten den Pegelstand am Geräusch erkennen und schlichen dann so leise hin und zurück, dass der Nächste den Pott rausbringen musste. Also bei 20 Grad unter Null war das fast schon eine Heldentat. Ich sage dir, manchmal fehlte nicht viel zu einer Schlägerei. Wegen so einem Pipifax. Aber am schlimmsten war das Warten. Weil ich mit meinen erfrorenen Zehen nicht mehr laufen durfte, lag ich fast immer in unserer Höhle und flickte die kaputten Sachen der anderen. Für eine kurze Zeit mag das ja angehen, aber es kam genau so, wie viele es befürchtet hatten. Nach 2 Monaten war der Boss immer noch nicht da. Auch nicht nach 3 Monaten. Dann war auch der 4. Monat vorbei. Officer Wilde hat sich zwar alle Mühe gegeben, uns auf Trab zu halten, aber viele von uns hatten jetzt so eine Was-soll-das-überhaupt-noch-Stimmung. Bald würde sich das Packeis wieder schließen und dann würde die Antarktis auch diese paar Menschlein beseitigen, die ihr zu nah gekommen waren. Doch offen ausgesprochen hat das keiner. Bis eines Tages Lees vom Aussichtsfelsen zurückkam und seine Handschuhe vor uns hinpfefferte. Da hockt man nun stundenlang da draußen in der Kälte und starrt aufs Meer. Gibt's da was zu sehen? Ja. Wasser. Wasser und Eis. Und sonst? Der Boss ist 4 Monate weg. 4 Monate! Hab ich's nicht gleich gesagt? Ich hab es gleich gesagt. Er schafft's nicht. Was glotzt ihr mich denn so an? Einer muss es doch sagen. Der Boss ist tot. Ja. Und wir? Wir sind nur noch lebende Geister. Ja, wir reden noch, wir essen noch, wir schlafen noch. Wozu das alles? Er ist tot. Der Boss ist nicht tot. Er rettet uns. Ganz bestimmt. Ich verstehe dich nicht, Peter. Dich hat's am schlimmsten erwischt, aber du glaubst immer noch an den Weihnachtsmann. Wieso am schlimmsten erwischt? Mir geht's doch gut. Hör mal, hast du das gehört, Lies? Nimm dir mal ein Beispiel an, Peter. Okay? Wenn's hier einem dreckig geht, dann ihm. Aber hat er schon mal gejammert? Der Kleine ist verdammt nochmal tapferer als die meisten von uns. Ja, so bin ich ein Held geworden. Als von meinen erfrorenen Zehen nur noch schwarze Stummel übrig waren, hat sie mir Dr. Macklin amputiert. Aber die Wunden, sie wollten und wollten nicht heilen. Ich kriegte Fieber. Aber nicht nur mir ging's dreckig. Wir waren wirklich nur noch lebende Gespenster, ein Haufen zerlumpter, verzweifelter Männer mit leblosen Augen. Außer Officer Wilde war nur noch Hurley halbwegs bei Kräften. Manchmal trug er mich auf dem Rücken ein Stück den Strand entlang. Und dann setzte er mich auf einen Stein und ich konnte zusehen, wie er mit seiner Kamera zwischen den Felsen herumstieg. Sie waren seltsam, Peter. Ich finde sie immer noch schön, diese verdammte Insel. Hab nie so eine großartige Landschaft gesehen. Ist ein feiner Platz zum Sterben, findest du nicht? Zum Sterben? Ich weiß nicht. Hast du es mal bereut? Dass ich mit euch gefahren bin? Wärst besser in Buenos Aires geblieben. Ja, aber dann hätte ich euch nicht kennengelernt. War es das verdammt nochmal wert? Damals ja. Denkst du manchmal an deine Eltern? Ob du sie noch mal siehst? In letzter Zeit schon. Und ich werde sie auch wiedersehen. Und du? Ich bin mit 13 von zu Hause abgehauen. Ich erst mit 14. Wenn ich zurückkomme, die werden Augen machen. Weißt du, was mir an dir gefällt? Du bist der Jüngste von uns, aber einer der wenigen, die noch an was glauben. Woher nimmst du bloß diese verdammte Zuversicht? Ist das was Besonderes? Ja, verdammt. Das ist was Besonderes. Okay, lass mir das. Dann wurde es kälter. In unserem Palast wurde jetzt immer öfter über das Packeis getuschelt, dass es sich bald wieder schließen würde. Na, das wäre unser Ende gewesen. Es war sowieso das größte Wunder, dass wir noch kein Grab schaufeln mussten. Und dann kam der 30. August 1916. Niemals werde ich diesen Tag vergessen. Wir hatten uns um den Ofen versammelt. 22 Gespenster, die aussahen wie vom Galgen geschnitten. Zu essen gab's, na, Pinguineintopf, Napfschnecken und heißes Wasser mit Seetang. Aber plötzlich war von draußen ein wildes Gerenne zu hören. Und im nächsten Moment kam Hurley reingestürzt. Wo bleibt ihr denn? Ich schrei mir die Lunge aus dem Hals. Da draußen ist ein verdammtes Schiff! Die Männer ließen alles liegen und stehen und rannten zum Aussichtsfelsen. Weil ich nicht laufen konnte, mussten Lies und Billy mich tragen. Und dann sah ich es. Ein Schiff. Ein leibhaftiges Schiff hielt Kurs auf unsere Bucht. Ich ahnte, wer da kam. Ach was, ich wusste es. Ich war... In mir war Jubel. Eine Strickleiter wurde herabgelassen und ein Beiboot ausgesetzt. Und dann stieg ein Mann in das Boot. Und es war natürlich der Boss, unser Boss war es, Sir Ernest Shackleton. Ja, ein paar von uns fingen an zu flennen wie kleine Kinder. Und sogar ein harter Hund wie Officer Wilde. Sogar der hatte so ein verdächtiges Glänzen in den Augen. Naja, noch bevor das Beiboot den Strand erreicht hatte, hörten wir die Stimme vom Boss. Alle gesund? Hey, Boss! Yeah! Was dann passiert ist, erzähle ich dir lieber nicht. Sonst fange ich bloß zu flennen an und das macht sich nicht gut, wenn Großvater seiner Enkelin was vorheult. Aber so viel kann ich dir sagen. Shackletons Expedition war gescheitert. Fast 2 Jahre lang waren wir für nichts und wieder nichts unterwegs gewesen. Und doch hat der Boss den größten aller Siege errungen. Keiner von uns, hörst du, keiner von uns ist umgekommen. Er hat uns alle heil nach Hause gebracht. Als wir dann auf diesem Dampfer waren, hat der Boss von dem Höllenritt nach Südgeorgien erzählt. Aber das wäre jetzt eine Geschichte für sich. Nur eins musst du wissen, dass diese Fahrt in den Jahrbüchern der christlichen Seefahrt für alle Zeiten an erster Stelle verzeichnet sein wird. Nie zuvor und nie nachher haben menschliche Wesen in einem so winzigen Boot mehr geleistet als diese 6 Männer, die über 800 Meilen von der Elefanteninsel nach Südgeorgien gesegelt sind. Ja. Warum der Boss erst so spät zurückkam, daran war unser guter alter Feind schuld. Das Packeis. 2 Mal hat der Boss wieder umkehren müssen. Das war's, Jenny. Das war die Wahrheit. Ich hab dir erzählt, wie sie wirklich ist, die Antarktis. Naja, das mag heute nicht mehr ganz so schlimm sein. Mit der modernen Technik. Aber der Teil der Erde ist immer noch gegen den Menschen. Vielleicht will er uns nicht. Oder vielleicht gibt's diese riesenhafte Wildnis aus Eis nur deswegen, damit der Mensch zeigen kann, wer er wirklich ist. Denn in der Antarktis, Jenny, in der Antarktis, da gibt's nur deine eigene Wahrheit. Und wenn du trotz allem, wenn du jetzt immer noch darauf bestehst, diese Robben und Pinguine zu studieren, dann hast du meinen Segen. Dann bist du die Enkelin, die ich mir immer gewünscht habe. Auf die ich stolz bin. Jawohl, die Enkelin von Peter Blackborough, dem blinden Passagier der Endurance. Ja, und wenn ich nicht schon so alt wäre, Jenny, wenn ich damals nicht die Hälfte meiner Zehen verloren hätte, weiß Gott, am liebsten wäre ich wieder dabei. Das war Gefangen im Packeis, ein Hörspiel nach dem Roman von Christa Maria Zimmermann. Hörspielbearbeitung Heidi Knetsch und Stefan Richwin. Regie und Redaktion Hans-Helge Ott. Musik Serge Weber. Die Rollen und ihre Sprecher waren: Erzähler Uwe Friedrichsen, Peter Woody Müß, Billy Fritz Fenne, Vincent Klaus Dittmann, Hurley Benjamin Utzerath, Chippy Christian Redl, Wild Stefan Schwarz, Shackleton Rolf Becker, Green Dietmar Müß, Audilies Lutz Herkenrath. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2004.